first choice for real alpha men. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AlphaCast. Frisch aus dem APD-Studio, nur von uns, nur für euch. Also Ohren offen halten. Heute Wissenswertes zum Thema: Ein klares Must-Have für den gepflegten Bartträger. Bartshampoo und Bartöl. Der Bart ist ein eindeutiges Statement an den Rest der Welt. Hallo, hier kommt ein Mann, der seine Männlichkeit lebt. Das zeigt Wirkung, nicht zuletzt auch bei den Frauen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, der Bart muss gepflegt aussehen. Minimaler Aufwand für maximalen Effekt. Bartshampoo und Bartöl machen es möglich. Wie? Das kommt jetzt. Effekt 1. Ein gesunder Bart. Nur ein gesunder Bart ist ein schöner Bart. Die Wäsche mit einem Bartshampoo befreit Barthaare und Gesichtshaut von Schmutz und abgestorbenen Hautschüppchen. Schädliche Ablagerungen durch Umwelteinflüsse werden gründlich entfernt und die Haut kann wieder durchatmen. Die anschließende Pflege mit einem reichhaltigen Bartöl führt sowohl Haut als auch Haar wertvolle Pflegestoffe zu. Gleichzeitig schützt der feine Ölfilm das Barthaar nachhaltig vor weiteren Ablagerungen. Effekt 2. Ein dichter Bart. Ein dichter Bartwuchs kann sich nur unter optimalen Bedingungen entwickeln. Erste Bedingung ist eine gesunde Haut. Sie bildet eine untrennbare Symbiose mit dem Bart und ist sozusagen der Acker, auf dem die Barthaare sprießen. Unter einem Bart ist die Luftzirkulation eingeschränkt und wird zusätzlich durch Ablagerungen von Hautschüppchen erschwert. Die regelmäßige Wäsche mit einem Bartshampoo lässt die Haut wieder durchatmen und regenerieren. Bei der anschließenden Behandlung mit einem Bartöl werden gereizte Hautpartien beruhigt und mit Feuchtigkeit versorgt. Effekt 3. Ein glänzender Bart. Das Bling-Bling von Statement-Ketten war gestern. Heutzutage blitzt der Bart und sendet verführerische Lichtsignale an die Damenwelt. Dafür ist eine regelmäßige Bartwäsche mit dem richtigen Bartshampoo Pflicht. Für die Kühe ist das Bartöl zuständig. Einfach tröpfchenweise in den gewaschenen und abgetrockneten Bart einmassieren, durchkämmen oder durchbürsten, fertig für einen glänzenden Auftritt. Effekt 4. Ein geschmeidiger Bart. Nichts ärgert eine Frau mehr als kratzige Küsse. Bartöl verhindert gereizte Haut beim Bartträger und der von ihm geküssten Frau gleichzeitig. Die Kombination von mit Bartshampoo gewaschenem Bart und Bartöl lässt die Haare geschmeidig und kussfreundlich werden. Merke, der clevere Bartträger schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Effekt 5. Ein gut frisierter Bart. Kampf dem Bad Beard Day. Ein gutes Bartshampoo in Verbindung mit Bartöl macht jeden widerspenstigen Bart handzahm. Nach der Wäsche und dem Einmassieren des Bartöls wird das anschließende in Form bringen des Bartes zum Kinderspiel. Ein paar Striche mit Kamm oder Bürste und jedes Haar sitzt dort, wo es soll. Das war eine neue Folge AlphaCast aus dem APD-Studio. Wir sagen, hear you next time. Bis dahin besucht uns auf unserer Homepage und bei Facebook. Teilt uns, liked uns, kommentiert uns. Und wie immer gilt: AP Donovan, for Alphas only.